steig aus. Ich seh zu, dass ich Land gewinn von dir. Es ist nicht so, als hätte ich's nicht schon mal gesehen. Es ist nicht so, als könnte ich beide Seiten nicht verstehen. Flecken auf der Seele, geh nicht mit Mutti Spucke weg.